Dritter Teil. Gregor ist schwer verwundet. Der Apfel bleibt in seinem Fleisch hängen. Mehr als einen Monat lang ist er krank. Gregor kann sich nicht mehr gut bewegen. Wie ein alter Invalide liegt er am Boden und braucht für jede Bewegung viel Zeit. Das tut auch dem Vater leid. Gregor ist auch jetzt noch ein Teil der Familie. Abends öffnet man jetzt die Tür zu Gregors Zimmer. Er selbst bleibt im Dunkeln, aber er kann der Familie beim Abendessen zusehen und zuhören. Allerdings sind die Abendessen jetzt recht langweilig. Früher hatten sie viel und lange miteinander gesprochen. Jetzt schläft der Vater gleich nach dem Essen ein. Die Mutter macht Handarbeiten für ein Modegeschäft. Die Schwester lernt abends Stenografie und Französisch. Sie arbeitet als Verkäuferin und will später eine bessere Arbeit finden. Manchmal wacht der Vater auf und sieht die Mutter an. Dann lächeln alle müde. Der Vater zieht auch zu Hause die neue Uniformjacke nicht aus, auch beim Abendessen nicht. Um 10 Uhr weckt die Mutter den Vater leise und bittet ihn, ins Bett zu gehen. Aber er will nicht. Schließlich packen Mutter und Schwester ihn an den Schultern und er wacht auf, steht langsam auf, geht langsam mit Hilfe der beiden Frauen zu Bett. Das ist dein Leben. Das ist nun die Ruhe meines Alters. In dieser müden Familie hat niemand Zeit für Gregor. Dem Dienstmädchen müssen sie kündigen. An seiner Stelle kommt zweimal am Tag eine große, magere Frau und macht sauber. Alles andere macht jetzt die Mutter. Das größte Problem bleibt die Wohnung. Sie ist zu groß und zu teuer. Doch wie sollen sie mit Gregor in eine andere Wohnung umziehen? Aber nicht Gregor ist das Problem. Ihn kann man doch in eine große Kiste mit ein paar Luftlöchern stecken. Die Familie will nicht zugeben, dass sie ein großes Unglück getroffen hat. Ist der Vater im Bett, setzen sich Mutter und Schwester noch einen Augenblick ins Wohnzimmer. »Mach nun die Tür zu«, sagt dann die Mutter. Sie weinen oft. Gregor hat Schmerzen. Er schläft nur noch sehr wenig. Manchmal denkt er, es kann wieder alles wie früher werden und er kann das Geld für die ganze Familie verdienen. Er sieht wieder alle vor sich, den Prokuristen, den Chef, den Lehrjungen, zwei, drei Freunde aus anderen Geschäften, ein Zimmermädchen in einem Hotel in der Provinz, eine Verkäuferin, für die er, allerdings zu spät, ernsthaftes Interesse gezeigt hatte. Er denkt an all diese Leute, aber sie sind alle sehr weit weg. Niemand hilft ihm und seiner Familie. Dann interessiert ihn das wieder nicht mehr. Er hat Hunger. Man hat keine Zeit für ihn. Morgens und mittags schiebt die Schwester eilig einen Teller mit Essensresten ins Zimmer. Ob er etwas gegessen hat, interessiert sie nicht mehr. Hastig fegt sie alles mit dem Besen weg. Abends räumt sie noch sein Zimmer auf, aber auch das geschieht jetzt sehr schnell. Gregors Zimmer wird immer schmutziger. Eines Tages kommt die Mutter und putzt das ganze Zimmer mit viel Wasser. Abends sieht die Schwester das und ärgert sich sehr. Sie geht ins Wohnzimmer, sie schreit und weint. Der Vater meint, die Mutter soll das Putzen der Schwester überlassen. Aber der Schwester sagt er, sie soll nie wieder dort putzen. Alle schreien laut. Die beiden Frauen bringen den Vater ins Bett. Er ist außer sich. Aber haben Sie nicht auch eine Bedienerin? Warum lassen Sie die nicht sauber machen? Diese alte Witwe hat schon vieles erlebt und hat auch vor Gregor keine Angst. Eines Tages war sie in sein Zimmer gekommen. Gregor war vor Schreck im Zimmer hin und her gelaufen. Sie war nur stehen geblieben und hat ihm zugesehen. Seitdem öffnet sie jeden Morgen und jeden Abend Gregors Tür und sagt Dinge wie: Komm mal her, alter Mistkäfer. Einmal ist Gregor böse und kriecht auf die Bedienerin zu. Die Bedienerin aber hebt einen Stuhl hoch und Gregor versteht sofort, was sie will. Er bleibt stehen. Also weiter geht es nicht? Fragt die Bedienerin und stellt den Stuhl wieder auf den Boden. Gregor isst nur noch sehr wenig. Nur manchmal, wenn er in der Nähe des Tellers herumkriecht, nimmt er einen Bissen. Das Zimmer wird immer trauriger, aber das findet Gregor jetzt normal. Hier werden jetzt alte Möbel abgestellt, denn die Familie hat ein Zimmer an drei Herren vermietet. Diese drei Zimmerherren haben es gern sauber und wollen in ihrem Zimmer keine alten und unpraktischen Möbel stehen haben. Alles, was nicht mehr gebraucht wird, kommt in Gregors Zimmer. Bald stehen dort auch Ascheneimer und der Abfalleimer aus der Küche. Gregor kriecht zwischen den alten und schmutzigen Dingen herum. Das macht ihm Spaß, aber er ist immer sehr müde und kann sich dann wieder stundenlang nicht bewegen. Manchmal essen die Zimmerherren abends zu Hause im Wohnzimmer. Dann bleibt Gregors Tür geschlossen. Was im Wohnzimmer geschieht, interessiert Gregor auch nicht mehr sehr. Einmal lässt die Bedienerin Gregors Tür einen Spalt weit offen. So kann er die Zimmerherren sehen. Sie setzen sich an den Tisch, wo früher die Familie gesessen hatte. Dann kommen die Mutter und die Schwester und servieren ihnen das Essen. Einer der Zimmerherren steht auf und schneidet das Fleisch, wie um zu kontrollieren, ob es gut ist. Schließlich kommt auch der Vater ins Wohnzimmer und wünscht den Zimmerherren guten Appetit. Die Familie ist in der Küche. Die Zimmerherren sitzen im Wohnzimmer und sagen während des Essens nichts. Ich sterbe vor Hunger, denkt Gregor, und die essen sich satt. An diesem Abend hört man jemanden in der Küche Violine spielen. Die Zimmerherren stehen auf und gehen an die Tür, sie horchen. Der Vater öffnet die Tür. Stört die Herren die Musik? Fragt er. Nein, nein, antwortet der mittlere der Herren. Warum kommt das Fräulein nicht zu uns herein und spielt im Wohnzimmer? Bald kommt der Vater mit dem Notenständer ins Wohnzimmer, die Mutter mit den Noten und die Schwester mit der Violine. Die Schwester beginnt zu spielen. Gregor hört das Spiel und kriecht bis zur Tür, schiebt den Kopf vor. Denkt er nicht an die Zimmerherren? Er sieht noch schrecklicher aus als früher, denn er ist jetzt auch sehr schmutzig. Aber er kriecht langsam weiter vor. Niemand bemerkt ihn. Alle hören dem Violinespiel zu. Allerdings stehen die Zimmerherren am Fenster und sprechen miteinander. Sie sehen nervös aus. Gefällt ihnen das Spiel nicht? Aber die Schwester spielt doch so schön. Gregor kriecht weiter. Er will der Schwester in die Augen sehen. Ist er denn ein Tier? Er liebt diese Musik. Er will seine Schwester bitten, in seinem Zimmer für ihn zu spielen. Nicht hier für diese Männer. Den Männern gefällt dein Spiel nicht. Sie sollen fortgehen. Ich will sie erschrecken. Er will es ihr ins Ohr sagen, und aufs Konservatorium soll sie gehen. Herr Samsa, sagt da der mittlere Herr zu Gregors Vater und zeigt auf Gregor. Der mittlere Herr lächelt den anderen beiden Herren zu und schüttelt den Kopf. Alle drei sehen Gregor an und scheinen ihn interessanter als das Violinspiel zu finden. Gregors Vater geht mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. Sie sollen das andere Zimmer gehen. Die Herren werden jetzt böse. Sie wollen Erklärungen und gehen nur langsam zur Tür. Die Schwester gibt der Mutter ihre Violine und springt schnell in das Zimmer der Herren, wo sie die Betten macht. Dann kommt sie wieder heraus. Die Zimmerherren stehen schon an der Zimmertür. Der mittlere stampft mit dem Fuß auf, hebt die Hand und sagt: In dieser Wohnung können wir unmöglich bleiben. Ich kündige hiermit das Zimmer. Es versteht sich von selbst, dass ich nach all dem, und er sieht Gregor an, auch für die vergangenen Tage keine Miete zahle. Wir kündigen auch, sagen die beiden anderen Herren. Dann gehen alle drei Zimmerherren in ihr Zimmer und schlagen die Tür zu. Der Vater fällt in den Sessel. Sein Kopf bewegt sich hin und her. Die Mutter lässt die Violine fallen. Gregor liegt noch immer auf dem Boden des Wohnzimmers. Er kann sich nicht bewegen. Er ist zu schwach und zu traurig. Jetzt ist alles zu Ende, denkt er. Liebe Eltern, sagt die Schwester und schlägt mit der Hand auf den Tisch. So geht es nicht weiter. Versteht ihr das nicht? Ich will das Ding da nicht mit dem Namen meines Bruders nennen. Ich sage nur, es muss weg. Wir haben alles für dieses Untier getan. Niemand kann uns einen Vorwurf machen. Sie hat tausendmal recht, sagt der Vater. Die Mutter hustet. Die Schwester geht zu ihr und hält ihr die Hand. Wir müssen es loswerden, sagt die Schwester. Die Mutter hustet und kann sie nicht hören. Es bringt euch noch ins Grab. Wir müssen alle den ganzen Tag schwer arbeiten. Da ist das hier einfach zu viel. Für euch und für mich auch. Sie weint. Kind, fragt der Vater verständnisvoll. Was sollen wir denn tun? Die Schwester antwortet nicht. Er versteht uns auch nicht, sagt der Vater. Die Schwester schüttelt den Kopf. Er versteht uns auch nicht, wiederholt der Vater. Wir können zu keiner Einigung mit ihm kommen. Also... Es muss weg, ruft die Schwester. Es gibt keinen anderen Weg, Vater. Denk nicht daran, dass es Gregor ist. Das haben wir schon zu lange geglaubt. Wie kann es denn Gregor sein? Wenn es Gregor ist, warum geht es dann nicht fort? Sieh nur, Vater! Schreit sie plötzlich. Da fängt es schon wieder an! Die Schwester springt auf und stellt sich hinter den Vater. Warum hat sie jetzt Angst vor mir? Fragt sich Gregor. Er will nur in sein Zimmer zurück. Das dauert lange, denn er ist schwach. Er dreht sich immer wieder um, sieht, was die anderen tun. Oft schlägt sein Kopf auf den Boden. Es ist jetzt weit bis in sein Zimmer. Die Schwester bewegt sich nicht. Gregor dreht sich nicht mehr um. Er kriecht, so gut er kann. Niemand sagt ein Wort, aber Gregor bemerkt das nicht. Er setzt langsam ein Bein vor das andere. An der Tür angekommen, dreht er sich noch einmal um. Seine Schwester steht auf. Die Mutter ist eingeschlafen. Dann kriecht er in sein Zimmer. Sofort wird die Tür zugeschlagen und verschlossen. Das geht so laut, dass Gregor sich erschreckt. Das ist die Schwester. Endlich, ruft sie. Und jetzt? Fragt sich Gregor und sieht sich um. Es ist dunkel. Er kann sich nicht mehr bewegen. Er hat Schmerzen im ganzen Leib. Der Apfel in seinem Rücken schmerzt nur noch wenig. Er denkt an seine Familie. Er muss weg. Das denkt er auch. Er liegt da und denkt nach, bis es 3 Uhr schlägt. Er sieht noch, wie es vor den Fenstern hell wird. Dann sinkt sein Kopf zu Boden. Am frühen Morgen kommt die Bedienerin und schlägt, wie immer, laut die Türen. An Schlaf ist nicht mehr zu denken. Sie schließt die Tür zu Gregors Zimmer auf und sieht, wie jeden Morgen, hinein. Er bewegt sich nicht. Sie nimmt den Besen und versucht, ihn ein wenig zu kitzeln. Aber Gregor bewegt sich nicht. Dann stößt sie ihn mit dem Besen, schiebt ihn ein Stück. Nichts. Sie macht große Augen, pfeift und macht die Tür des Schlafzimmers auf. Mit lauter Stimme ruft sie ins Dunkel hinein. Sehen Sie nur mal, es ist krepiert, da liegt es und ist krepiert. Herr und Frau Samsa sitzen im Ehebett. Dann verstehen sie endlich, was geschehen ist und springen eilig aus dem Bett. Grete kommt, sie ist schon angezogen. Vielleicht hat sie nicht geschlafen. Sie sehen sich an, gehen in Gregors Zimmer. Tot? Fragt Frau Samsa. Das mal wagen, sagt Dien und stößt dem Besen Gregors Leiche noch ein Stück nach links. Und Besen Gregors Leiche noch ein Stück nach links. Und sagt Herr Samsa. Jetzt können wir Gott danken. Er bekreuzigt sich, die 3 Frauen tun es auch. Grete sieht Gregors Leiche an und sagt: Seht nur, wie mager er war. Er hat ja schon lange Zeit nichts mehr gegessen. Komm, Grete, sagt die Mutter, und Grete geht hinter ihren Eltern ins Schlafzimmer. Die Bedienerin schließt die Tür und öffnet das Fenster. Die Luft ist warm. Es ist schon Ende März. Die 3 Zimmerherren kommen aus ihrem Zimmer und wollen frühstücken. Aber es steht nichts auf dem Tisch. Wo ist unser Frühstück? Fragt der mittlere Herr. Die Bedienerin legt den Finger an den Mund und winkt die Herren in Gregors Zimmer. Sie kommen auch und stehen dann, die Hände in den Taschen, um Gregors Leiche herum. Herr Samsa kommt ins Zimmer, in seiner Uniform, an einem Arm seine Frau, am anderen seine Tochter. Verlassen Sie sofort meine Wohnung, sagt er zu den Herren. Wie bitte? Fragt der mittlere Herr. Sie haben mich doch verstanden, antwortet Herr Samsa. Der mittlere Herr sieht zu Boden. Dann gehen wir also, sagt er dann. Alle drei Herren gehen ins Vorzimmer, setzen sich ihre Hüte auf, nehmen ihre Stöcke, grüßen noch einmal wortlos und gehen hinaus. Familie Samsa sieht ihnen nach. Am heutigen Tag wollen sie nicht arbeiten gehen. Sie brauchen eine Ruhepause. Sie setzen sich an den Tisch und schreiben Entschuldigungsbriefe. Während des Schreibens kommt die Bedienerin herein. Sie ist mit der Arbeit fertig und will gehen. Die drei nicken nur und schreiben weiter. Aber die Bedienerin bleibt stehen. Nun? Fragt Herr Samsa ärgerlich. Die Bedienerin lächelt. Sie hat noch etwas zu sagen. Was wollen Sie denn noch? Fragt der Vater. Ja, antwortet die Bedienerin und lacht vor Freude. Wie das Ding da im Zimmer wegkommt, da machen Sie sich keine Gedanken. Es ist schon in Ordnung. Jetzt will die Bedienerin alles erzählen. Aber Herr Samsa hebt nur die Hand. Es ist gut. Die Bedienerin sagt nur noch Adies allerseits, dreht sich um und schlägt die Tür laut zu. Heute Abend wird ihr gekündigt, sagt Herr Samsa. Die beiden Frauen antworten nicht. Sie stehen auf und gehen ans Fenster. Sie umarmen sich und sehen aus dem Fenster. Nun kommt schon und vergesst die alten Sachen, sagt Herr Samsa. Sie gehen wieder an den Tisch, geben ihm einen Kuss und schreiben ihre Briefe fertig. Dann gehen alle drei zusammen hinaus. Seit Monaten haben sie das nicht getan. Sie nehmen die Straßenbahn und fahren ins Freie vor die Stadt. Sie sitzen allein im Wagen. Die Sonne scheint. Sie sprechen über ihre Zukunft. Ihre Aussichten sind nicht schlecht. Alle drei haben gute Stellungen. Das Wichtigste ist im Moment natürlich, dass sie sich eine kleinere und billigere Wohnung suchen. Während ihrer Unterhaltung bemerken Herr und Frau Samsa, was für ein schönes und anziehendes Mädchen Grete in der letzten Zeit geworden ist. Es ist Zeit, denken jetzt beide, einen tüchtigen jungen Mann für sie zu finden. Als die Straßenbahn hält, steht Grete als erste auf und dehnt sich. Stolz sehen ihre Eltern sie an.